Alle Wolken, die ziehen dort vorbei. Halleluja, und der Segel, das liegt vor der Tür. Halleluja, und die Sonne, die scheint wohl für uns zwei. Halleluja, aber bald schon vorbei und viel Hallo. Hoch drum, ah, auf dem Berg, ah, gleich unter den funkelnden Sternen. Dort war es, liegt ein Haus, ah, das wartet auf dich, mein Schatz. Immer wenn das Frühjahr kommt und wenn der Birkan beißt, dann sehne ich mich auch nach Bussern, dass es nur so schneit. Stundenlang sitz ich da und ich träume nur von dir. Aber das ist vorbei, denn noch heute kommst du zu mir. Hoch drum, auf dem Berg, gleich unter den funkelnden Sternen. Dort weiß ich ein Haus, das wartet auf dich, mein Schatz. Alle Wolken, die ziehen dort vorbei. Hallo, Rio, und der Segel, das liegt vor der Tür. Halt, Rio. Die Sonne, die scheint nur für uns zwei. Hallo, Rio, aber bald schon vorbei. Und viel Hallo, hoch drum, auf dem Berg, gleich unter den funkelnden Sternen. Dort weiß ich ein Haus, das wartet auf dich, mein Schatz.